soft. Bewegst, unter uns bewegst. Danke für deine Gegenwart. Oh, danke, Herr. Herr, wir liefern uns dir völlig aus. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Wir gehören dir, Herr. Wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich, Jeshua. Wir lieben dich, Jeshua. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Sag mal, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich, Jesus. Ich liebe dich, Jesus. Danke, Herr, dass du jedes Herz berührst mit deiner Liebe. Seine Liebe ist hier. Du stehst in seinem Licht. Sein Licht scheint auf dich. Sein Licht der Liebe, seine Augen der Liebe. Sie scheinen auf dich. Oh, danke, Herr. Danke. Danke für Heilung. Dass du alles wegschwemmst aus den Herzen. Danke. Gott sagt, es ist gut. Du hast gekämpft. Du hast gekämpft. Du hast Glauben gehalten. Und Gott sagt zu vielen, ich bin stolz auf dich, weil du bist für mich gestanden. Du bist nicht zurückgewichen, als der Feind dich aus dem Rennen werfen wollte. Meine Liebe ist da. Ich bin hier, um dir neue Kraft heute Morgen zu geben. Das neue Kraft. Neue Kraft. Und eine neue Leichtigkeit. Eine neue Leichtigkeit. Oh, ich habe gesehen, schon Lobpreis, wie schwere Mäntel, die du einfach ablegst. Mach das mal bewusst. Jeden schweren Mantel, auch falsche Verantwortlichkeit, Sorgen. Oh, wirf das mal ab. Leg das mal bewusst heute Morgen. Leg es mal bewusst heute Morgen ab. Auch die Kämpfe, geistlichen Kämpfe auch, die deine Schultern dir schwer gemacht haben. Und er sagt, nimm meine leichten Mantel, wirf diese alten Mäntel ab. Und das sind neue Mäntel, leichte Mäntel, so ganz fein gewebte Mäntel, herrliche Mäntel, goldene Mäntel, die er austeilt für sein Volk. Danke, Herr, für uns, für diese Herrlichkeitsmäntel. Preisen dich, Herr. Herr, wir legen alles ab bei dir. Legen alles ab. Alles Eigene auch. Legen es ab. Alles Essen auch, Herr, wo wir aus Versehen vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Wollten wir gar nicht. Herr, wir legen es ab. Wir essen vom Baum des Lebens jetzt. Jesus, du bist der Baum des Lebens. Und Herr, wir essen von dir. Oh, iss von ihm, iss von ihm. Gerade jetzt, Herr, wir essen von dir. Wir essen von dir. Echtes Leben, lebendiges Essen, lebendiges Brot. Lebendiges Brot, lebendiges Brot. Leben, Leben, Leben, Leben. Überfluss. Lebe im Überfluss. Life to the full. Fülle, Fülle, Fülle. Gott hat Leben in Fülle, in Fülle, in Fülle. Das Fülle, das Fülle, das Fülle, das Fülle. Nimm diese Fülle. Du brauchst diese Fülle. Wir brauchen diese Fülle. Diese Fülle, und sie ist da. Sie ist da im Überfluss. Tisch gedeckt im Angesicht unserer Feinde. Wir essen, sag ich, esse, ich esse, ich esse, ich esse, ich esse Liebe, ich esse Freude, ich esse Frieden, ich esse Freundlichkeit, ich esse Güte, ich esse Treue, ich esse Glauben, ich esse Geduld. Ich esse Sanftmut. Ich esse Disziplin. Herr, alles, was von dir ist, ich nehme dich auf. Nehme dich auf, Herr, dein Wesen. Halleluja, du bist die ganze Fülle Gottes. In dir ist die ganze Fülle Gottes. Und wir sind in dir zur Fülle gebracht. Zur Fülle gebracht. Gott möchte, dass du dieses Mangeldenken raustust. Dieses Mangel, immer das Starren auf den Mangel, auf den Mangel, auf den Mangel. Das geht raus jetzt. Du kannst dich davon jetzt gerade lösen. Wir lösen uns davon. Von dem, was nicht ist, sondern wir nehmen das, das da ist. Die ganze Fülle von dir. Die ganze Fülle deines Lebens. Die Fülle deiner Herrlichkeit. Durchbrüche, die Fülle deines Lebens, die Fülle. Danke. Wir trinken, oh, wir essen vom Baum des Lebens und wir trinken vom Strom des Lebens. Dieser Strom des Lebens, er fließt hier und er fließt durch uns, er fließt durch uns, er fließt durch dich. Trink, trink, trink. Trink, trink von dem Strom, der direkt vom Thron Gottes kommt. Oh, danke, Herr, nicht nur bis zum Knöcheln, nicht nur bis zu den Knien, nicht nur bis zur Hüfte, sondern wir steigen ganz rein in deinen Strom. Oh, übernimm uns völlig, Herr, übernimm uns völlig. Völlige Übernahme, völlige Übernahme, völlige Übernahme. Oh, Heiliger Geist, oh, danke für völlige Übernahme, völlige Übernahme. Oh, danke, Herr. Oh, du wäschst uns, du wäschst alles raus, du wäschst alles raus heute Morgen. Du wäschst alles raus, was gar nicht da reingehört. Unsere Tempel. Danke. Oh, danke, Herr. Danke, völlig voll mit dir. Völlig voll mit dir, Herr. Völlig voll mit dir. Völlig voll. Völlig voll. Sag mal, völlig voll mit dir. Völlig voll. Dimensionen der Fülle von dir, neue Dimensionen der Gemeinschaft mit dir. Danke, Jesus. Halleluja. und wir dulden keine Grabtücher mehr. Ich hatte vorhin im Lobeshätte Grabtücher gesehen und der Feind will Grabtücher verteilen. Aber es ist an der Zeit, dass das Volk Gottes aufsteht und sagt, keine Grabtücher, keine Grabtücher, keine Grabtücher mehr, keine Grabtücher mehr, keine Grabtücher mehr. Mein Herr ist der Herr, der die Auferstehung und das Leben ist. Und ich lebe ein Leben der Auferstehung. Der Auferstehung. Der Auferstehung. Der Auferstehung. Ha. Auferstehungsleben. Mein Herr ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden. Und er ist der Löwe aus dem Stamm Judas. Das heißt in Offenbarung 5,5. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Judas. Die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte. Die sind die 7 Geister Gottes ausgesandt über die ganze Erde. Und ich glaube, dies ist die Zeit, in der die 7 Geister Gottes wie nie ausgesandt werden über die ganze Erde. Wir können sagen, Herr, ich ergreife ganz bewusst diese 7 Geister Gottes. Was sind diese 7 Geister? Es ist der Geist des Herrn. Geist seiner Liebe, es ist der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Offenbarung. Es ist der Geist des Rates und der Kraft. Es ist der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Halleluja, Herr, wir machen uns auf für deine 7 Geister, für die 7 Geister Gottes, die ausgesandt sind. Danke, Herr. Und die wir brauchen in dieser Zeit. Die wir brauchen in dieser Zeit. Oh, du rüstest uns aus in dieser Zeit. Du rüstest uns aus. Du rüstest dein Volk aus. Oh, nicht Blinde. Nicht Blinde, die die Blinden führen. Sondern Leiter. Leiter. Leiter, die voll sind mit dem Geist Gottes. Die voll sind mit dem Geist der Furcht des Herrn. Die nicht ihr eigenes Ding machen. Sondern die voranbringen, die sich beugen vor dir. Oh Herr, danke, wir beugen uns heute Morgen vor dir. Wir beugen uns heute Morgen vor dir. Wir beugen uns vor deinen Plänen. Wir beugen uns vor deinen Gedanken. Wir beugen uns vor dir. Halleluja. Und es ist die größte Freiheit. Es ist die größte Freiheit. Die größte Freiheit, in die wir eintreten. Das Volk tritt jetzt ein in die größte Freiheit. Die größte Freiheit, die es je gab. Die größte Freiheit. Aber ich trete ein in die größte Freiheit. Der Herr hat mich übernommen. Der Geist des Herrn ist auf mir. Halleluja. Und er erfüllt mich. Und die ganze Fülle Gottes. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Wir preisen dich. Wir preisen dich. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir loben dich. Wir rühmen deinen Namen. Wir heben dich. König der Könige. Herr der Herren. Der auf dem weißen Pferd. Dem wir folgen. Halleluja. Und ein Fest für uns vorbereitet hat. Ein Fest für uns vorbereitet hat. Ein Fest für uns vorbereitet hat. Das größte Fest. Das größte Fest. Das größte Fest, das es je gab. Auserwählten dabei. Erzähl der Auserwählten, die versiegelt sind mit seiner Herrlichkeit, mit seinem Namen. Halleluja. Amen, ihr Geliebten des Herrn. Oh, sag zu deinem Nachbarn, ich liebe dich mit seiner Liebe. Du bist wunderbar. Halleluja. Halleluja. Nehmt schnell die Plätze ein. Halleluja. Preist den Herrn. Streck mal deine Hände aus in diese Zone der Herrlichkeit. Diese Konferenz heißt The Glory Zone. Und die Zone der Herrlichkeit ist in unserer Mitte freigesetzt. Also streck mal deine Hände aus in diese Zone der Herrlichkeit. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, dass in dieser Zone deiner Herrlichkeit viele Dimensionen sind, Herr. Wir danken dir, Herr, dass in dieser Zone deiner Herrlichkeit, Herr, viele Räume sind, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir in dieser Zone deiner Herrlichkeit diese Wirksamkeiten der zukünftigen Welt anzapfen dürfen, Herr, uns verbinden dürfen, Herr, mit diesen Kräften der zukünftigen Welt, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du heute Morgen auf uns ausgiehst, Herr, dass du an diesem Wochenende auf uns ausgiehst, Herr, und dass du uns neue Dimensionen zeigst, neue Räume zeigst, Herr, und jeden Einzelnen von uns, Herr, in neue Räume und neue Dimensionen führst, in dem Namen von Jesus, Herr. Halleluja. Halleluja, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. In Johannes 14,2 sagt Jesus, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen oder viele Räume. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Halleluja. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Halleluja. Mit anderen Worten, Jesus Christus hat uns durch sein Erlösungswerk den Weg freigemacht in dieses Haus des Vaters, von dem hier die Rede ist. Das ganze Kapitel 14 von Johannes spricht nicht etwa von der Entrückung, wenn die Gemeinde entrückt wird und dann beim Vater sein wird. Und sie spricht auch nicht davon, dass wenn wir eines Tages sterben, dass wir dann beim Vater sein werden, sondern das ganze Kapitel 14 des Johannesevangeliums spricht vom Kommen des Heiligen Geistes. Amen. Und wie von euch wissen, der Heilige Geist kam herab, damit wir aufsteigen können. Amen. Er kam herab und er nahm seine Jünger, er nahm seine Kinder mit ihm nach oben. Er nahm uns mit an himmlische Orte. Er hat uns mit auferweckt, heißt es Epheser 2, Vers 6, und mit versetzt an himmlische Orte. Amen. Das heißt, wir sind schon da. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich bin schon da. Ich bin schon da, auch hier auf der Emporia, seid schon da, im Haus des Vaters, in den Dimensionen seiner Herrlichkeit, in den Räumen der Herrlichkeit. Im Haus seines Vaters sind viele Wohnungen, das heißt viele Dimensionen. Da gibt es viele Dinge zu entdecken, viele Wirksamkeiten. In jedem Raum, Gott hat mir das mal so gezeigt, weißt du, jeder Raum in der Herrlichkeit Gottes, und es sind unendlich viele, aber jeder Raum in der Herrlichkeit Gottes hat eine andere Wirksamkeit. Und je nachdem, in welchen Raum du gehst, zapfst du eine andere Wirksamkeit an. Manche Gläubige, ja, nicht wenige Gläubige glauben, der einzige Raum, den es in der Herrlichkeit Gottes gibt, ist der Raum, von dem in Offenbarung 4 die Rede ist, nämlich dieser Thronsaal, wo der Vater angebetet wird und wo das Lamm in der Mitte des Thrones ist und wo einfach dieser Geist der Anbetung alles durchdringt und wo sie singen und sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, ja, einfach dieses immer dieses heilig, heilig, heilig und manche glauben, das ist der einzige Raum, den es im Himmel gibt. Ihr Lieben, ich bin so froh, dass das nicht der einzige Raum ist. Es ist zwar ein starker Raum und es ist ein wichtiger Raum, weil in diesem Raum setzt sich der Geist der Anbetung frei. Du kannst nicht in diesem Raum sein, ohne wirklich, ja, geradezu gezwungen zu sein, Gott anzubeten, weil die Wirksamkeit der Anbetung in diesem Raum so stark ist. Das ist ein wunderbarer, herrlicher Raum. Amen. Weißt du, wo du auf deine Knie fällst und wo du mit den 24 Ältesten und mit den vier lebendigen Wesen einfach den Vater anbetest und sagst, heilig, heilig, heilig. Aber preis den Herrn, ihr Lieben, ich bin froh, dass wir nicht die ganze Ewigkeit uns nur in diesem Raum aufhalten. Amen. Sondern, dass es da noch mehr gibt in der Herrlichkeit Gottes. Amen. Dimensionen in den Dimensionen. Hesekiel hat gesehen Räder in den Rädern, Dimensionen in den Dimensionen. Johannes hat gesehen und immer wenn er gesehen hat, heißt es, und ich schaute wieder und dann hat er dahinter gesehen und dann hat er hineingesehen und dann hat sich wieder eine neue Dimension aufgetan. Es sind Dimensionen in den Dimensionen, es sind Räume in den Räumen, es sind Räder in den Rädern, es sind Wirksamkeiten in Wirksamkeiten. Der Raum des Vaters, das Haus des Vaters ist unendlich in seinen verschiedenen Räumen. Amen. Halleluja. Und Gott lädt uns ein, auch an diesem Wochenende, Gott lädt dich ein, vielleicht ganz neue Räume zu entdecken für dein Leben. Weil ihr Lieben, ich habe festgestellt, wann immer du in einen geistlichen Raum in der Herrlichkeitszone gehst, in der Glory Zone gehst, wann immer du in einen geistlichen Raum gehst, in einen dieser Räume, dann kommst du hier auf diese Erde sozusagen zurück oder dann bist du hier auf dieser Erde umkleidet mit einer neuen Wirksamkeit, mit einer neuen Dimension. Und ihr Lieben, ich glaube, Gott möchte an diesem Wochenende seinem Leib neue Dimensionen geben. Ja, Irina hatte gerade die 7 Geister Gottes, weißt du, das sind allein 7 Räume in der Herrlichkeit des Vaters. Ja, sie sind um den Thron, Johannes hat es gesehen in Offenbarung 4, er hat den Thron gesehen und dann hat er die 7 Geister Gottes um den Thron gesehen. Aber weißt du, du kannst in jeden dieser 7 Geister wiederum hineingehen und dann bist du wieder in einem neuen Raum. Dann bist du plötzlich im Raum der Weisheit oder dann bist du im Raum der Erkenntnis. Wie von euch wissen, dass es gut ist, Worte der Erkenntnis zu haben? Amen, super, Halleluja, aber noch besser ist es, und ich habe das ein paar Mal erlebt, wirklich in diesen Raum der Erkenntnis reinzugehen, weil da ist es so, du kannst jeden anschauen und du weißt einfach plötzlich irgendetwas, was du nicht wissen kannst, weil du bist in einen Raum reingegangen, du bist in eine Dimension reingegangen, du bist plötzlich in einem Geist der Erkenntnis, du bist nicht mehr nur in der Gabe der Erkenntnis, sondern du bist in einem Geist der Erkenntnis. Amen, wie wir wollen im Geist der Erkenntnis unterwegs sein. Reiß den Herrn. Das kannst du nicht produzieren aus dir selber raus. Die Gabe, über die kannst du ein Stück weit verfügen, wenn du sie mal empfangen hast. Aber den Geist, weißt du, du kannst hineingehen. Amen. Du kannst hineingehen. Und wenn du mal reingegangen bist, dann ist es leichter, wieder reinzugehen. Immer wenn du in einer Dimension gewesen bist, dann ist es leichter, wieder reinzugehen. Halleluja. Ich möchte dich wirklich einladen, Dimensionen zu entdecken. Amen. Dich auf Entdeckungsreise zu machen. Sag mal zu deinem Nachbarn, der Vater lädt dich ein, auf Entdeckungsreise zu gehen. Halleluja. Ich habe dazu eine wunderbare Bibelstelle, wenn ich sie finde, weiß den Herrn, und zwar in der Message-Übersetzung, Römer 8, Vers 12 bis 15, ist eine meiner Lieblingsbibelstellen in der Message-Übersetzung. Jetzt hatte ich sie gerade hier, aber wo ist sie jetzt wieder hingekommen? Weiß den Herrn, hier, weiß den Herrn, Römer 8, Vers 12 bis 15, da sagt Paulus in der Message-Übersetzung, das ist eine freie Übersetzung, aber ich finde es genial, da sagt er, also können wir sehen, dass wir diesem Alten, tue alles für dich selbst leben. Amen. Was ist mit diesem Alten, tue alles für dich selbst leben? Er sagt, dass wir diesem Alten, tue alles für dich selbst leben, keinen roten Cent schuldig sind. Ja, in Amerika sind die Cents rot, deswegen roter Cent. Hier auch, stimmt. Ja. Weiß den Herrn. Er sagt weiter, darin gibt es nichts mehr, was für uns noch wichtig wäre. In diesem Alten, tue alles für dich selbst leben. Überhaupt nichts. Sag mal, überhaupt nichts. Und jetzt sagt er, jetzt gibt er dir einen guten Tipp, jetzt sagt er, das Beste ist, brauchst nicht nachsprechen. Du darfst, aber musst nicht. Das Beste ist, ein gutes Begräbnis für das alte Leben abzuhalten und mit dem neuen Leben weiterzugehen. Amen. Wie viele von euch sind damit einverstanden? Halleluja. Und dann sagt er weiter, Gottes Geist gibt uns den Eindruck, dass es Aufgaben zu erledigen gibt und er zeigt uns bestimmte Orte, an denen wir sein sollen. Und jetzt kommt mein Lieblingssatz. Dieses Auferstehungsleben, das wir von Gott empfangen haben, ist kein grabbewachendes Leben. Amen. Wir sind nicht hier auf dieser Erde, um irgendwelche religiösen Gräber zu bewachen, irgendetwas, was Gott in der Vergangenheit getan hat, ein Denkmal dafür zu setzen und es zu bewachen. Und die nächsten 500 Jahre passiert nichts Neues mehr, weil wir es so gut bewachen. Dieses Auferstehungsleben, das wir von Gott empfangen haben, sag mal, ich habe es empfangen. Es ist kein grabbewachendes Leben, sondern es ist abenteuerlich und voller Erwartung. Halleluja, Gott, pass auf, es ist noch nicht zu Ende. Gott mit einer kindlichen Einstellung begegnend, was kommt jetzt, Papa? Amen. Weißt du, und Gott lädt dich ein, in dieser Glory Zone wie ein Kind unterwegs zu sein, durch die Räume im Haus deines Vaters zu gehen, eine Tür nach der anderen zu öffnen, deine Hand an den Griff zu legen und zu sagen, was kommt jetzt, Papa? Was ist der nächste Raum, den du mir öffnen möchtest? Also ich habe im Laufe der Jahre festgestellt, es gibt so viele geistliche Räume zu entdecken. Letztendlich jede Art von Wirksamkeit, auch die sich hier auf der Erde freisetzt, jede geistliche Wirksamkeit steht in Verbindung mit einem geistlichen Raum in der Dimension der Herrlichkeit. Ja, wenn zum Beispiel in der Mitte des Leibes Christi zum Beispiel sich der Geist der Freude freisetzt. Ich meine, dieser Geist der göttlichen Freude, ja, das ist ein wunderbarer Geist. Amen. Da musst du keine Witze mehr machen, sondern du brichst in Freude aus, obwohl alles in dir sagt, ich habe aber gar keinen Grund zu lachen. Aber gerade deswegen setzt Gott diesen Geist der Freude immer wieder frei in seinem Volk. Ihr Lieben, ich glaube, in dieser Zeit brauchen wir immer wieder mehr von diesem Geist der Freude. Halleluja. Und ich glaube, wir sollten diesen Raum reichlich anzapfen, weil es ist eine Dimension im Geist. Es ist ein Raum im Geist. Auch dieser Raum, und es hängt irgendwie mit der Freude zusammen, dieser Raum des Trinkens zum Beispiel. Oi. Ich weiß noch, das war noch in unserem alten Zentrum im Gottesdienst und dann sehe ich plötzlich am Ende des Lobpreises, sehe ich, wie so kleine dicke Mönche hinten in den Raum reinlaufen und Weinfässer rollen. Wow, und in dem Gottesdienst hat sich gewaltig der neue Wein freigesetzt. Ich glaube, das waren verkleidete Engel, die einfach Spaß daran hatten, sich als kleine dicke Mönche zu verkleiden. Und sie haben die Weinfässer des neuen Weines reingerollt, damit wir so richtig trinken konnten. Amen. Also das ist eine Dimension im Geist, das ist ein Raum im Geist. Halleluja. Jede Art auch von Wunderwirksamkeit. Unterschiedliche Wunderwirksamkeiten sind unterschiedliche Dimensionen im Geist. Ich habe festgestellt, du musst in einen bestimmten Raum gehen, um bestimmte Arten von Wunder zu erleben. Bestimmte Dinge setzen sich frei in bestimmten Räumen. Zum Beispiel jetzt als bei unserer letzten Konferenz, ich weiß nicht, wer dabei war, bei unserer letzten Konferenz Ende letzten Jahres, da hat sich im Lobpreis, hat sich auch diese Herrlichkeit so freigesetzt und Gott hat mich gefragt, wirklich hat mich gefragt, gesagt, in welchen Raum würdest du denn gerne reingehen? Also ich habe eigentlich zuerst Gott gefragt, in welchen Raum sollen wir reingehen und wollte eigentlich von ihm was hören und dann hat er gesagt, ja, in welchen willst du denn gerne reingehen? Und irgendwie war es sofort in mir, weil ich liebe diesen Raum. Tatsächlich, wir sind das erste Mal da, ich glaube 2012, in diesen Raum reingegangen. Oder noch früher, ich weiß nicht mehr genau, aber ungefähr so um diese Zeit. Ich liebe einfach diesen Raum der übernatürlichen Metallverwandlung im Körper. Wie von euch lieben auch diesen Raum. Halleluja. Und dieser Raum folgt uns seit 13 Jahren immer wieder haben wir Dinge erlebt in diesem Raum. Aber ich sag dir, bei der letzten Konferenz in diesem einen Gottesdienst haben wir allein in einem Gottesdienst, das hatten wir noch nie erlebt, haben wir allein in einem Gottesdienst 5 Wunder im Zusammenhang mit Metallverwandlung oder Auflösung oder wo mit Metall zu tun hat, erlebt. Und wir sind in diesen Raum reingegangen, wir sind in diese Dimension reingegangen. Hallo, vielleicht haben wir sogar, können wir dieses eine Video, wo wir reingegangen sind, einfach nur, dass du so einen Geschmack kriegst. Wie, weißt du, wenn du in so einen Raum reingehst, was sich freisetzt, einfach gerade speziell in diesem Raum der Metallauflösung. Aber wenn es tastbar war, dann lege ich jetzt einfach in diesen Raum deine Hand reingegangen und schau, ist die Stelle weicher geworden? Ist der Nagelkopf weg? Was ist weg? Halleluja! Was ich erschrick dir? Was ist passiert? Halleluja. Test es, check es. Es passiert gerade, während wir sprechen. Halleluja. Halleluja. Was war das Problem? Eine Platte. Die war hier am Handgelenk. Ja. Wow. Komm mal her. Halleluja. Das war das erste Wunder, das passiert ist. So eine Platte. Und du konntest das Handgelenk nicht bewegen. Nee. Mach mal. Halleluja. Es ist der Hammer. Sie war komplett überrascht. Und hier konntest du die Platte tasten. Und jetzt kannst du sie nicht mehr tasten. Nee. Halleluja, danke Jesus. Glory. Bist du erschreckt? Ja. Halleluja. Wow. Pass mal auf. Kurzes Interview. Es passiert noch bei mehreren. Du kannst gleich Zeugnis geben. Wenn du dich gerade gemeldet hast und du hast gemerkt, du hast einen Wunder empfangen, dann komm einfach auch nach vorne. Wir hören die ganzen Zeugnisse. Aber jetzt pass mal auf. Weil es ist sehr stark gerade hier. Halleluja. Jetzt pass mal auf. Erzähl mal ganz kurz. Was war die Ursache? Hattest du ein gebrochenes Handgelenk oder was? Genau. Wann war das? Im März. Jetzt im März. Mhm. Okay. Und es war so schlimm gebrochen, dass sie dir da eine Metallplatte einoperiert haben. Und seither, was konntest du? Die war zu weit vorne eingesetzt. Ah, die Metallplatte war falsch eingesetzt. Mhm. Zu weit vorne eingesetzt. Jetzt hätten wir es operieren müssen. Und jetzt hätten wir es nochmal operieren müssen. Ja. Habt ihr das gehört? Man hätte es nochmal operieren müssen. Und man hätte es nochmal operieren müssen, weil du es nicht richtig bewegen konntest. Richtig? Ja. Das heißt, was konntest du tun bis heute Abend? Was konntest du tun mit dem Handgelenk? Wie weit konntest du es bewegen? So, okay. Du konntest nichts heben. Okay, und jetzt beweg mal. Halleluja. Pass mal auf. Haben wir irgendwas Schweres, was du heben kannst? Können wir irgendwas heben? Ja. Gut, das ist nicht so schwer. Aber das konntest du vorher auch nicht heben. Wow. Halleluja. Pass mal auf. Greif mal hier zu. Greif mal hier in die Box. Greif mal in die Box. Halleluja. Das ist richtig schwer. Wow. Wow. Danke, Jesus. Halleluja. Das ist der Hammer. Das heißt, du brauchst keine Operation mehr. Nein. Wow. Halleluja. Lass uns Jesus die Ehre geben. Das ist der Hammer. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für den Raum der Metallauflösung. Wenn du hier bist an diesem Wochenende und du brauchst ein Wunder aus diesem Raum, dann kannst du dich gerade jetzt einfach mal ausstrecken und damit verbinden und sagen, jawohl, Vater, ich verbinde mich mit dieser Dimension. Das ist eine geistliche Wirksamkeit, eine bestimmte Wirksamkeit, die diese Art von kreativen Wundern hervorbringt. Manchmal verwandelt sich das Metall in Knochensubstanz, manchmal verändert es einfach seine Form, sodass einfach die Einschränkung nicht mehr da ist. Manchmal löst sich's komplett auf. Einfach was auch immer, du kannst dich mit diesem Raum verbinden. Es ist einer der Räume in der Herrlichkeit Gottes. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, ich hatte vor diesem Wochenende, es kommt jetzt gerade an dieser Stelle rein und ich glaube, wir sollten danach handeln, weil ich hatte vor diesem Wochenende, hat Gott mich wieder neu in einen Raum geführt, in den ich auch mal vor Jahren schon mal reingegangen bin. Ich bin mal vor Jahren, hatte ich mal so eine kleine Tour durch verschiedene Räume im Himmel, wirklich, wo ich so verschiedene Dinge gesehen habe, verschiedene Räume gesehen habe. Und einer dieser Räume, das war ganz interessant, da habe ich gesehen, so ein Sprudelbad, da war so ein Sprudelbad drin und die Engel waren damit beschäftigt, Organe, einzelne Organe einfach in die Hand zu nehmen und in dieses Sprudelbad einzutauchen. Und Gott hat mir gesagt, das ist der Raum der übernatürlichen Organerneuerung. Amen. Also wir hatten zum Beispiel dann Leute, die, was weiß ich, eine Frau, da hatte der Arzt gesagt, hey, Sie haben ein Herz von einer über 80-Jährigen und sie war, was weiß ich, in den 50ern. Und dann ist sie mit uns in diesen Raum reingegangen und danach ist sie wieder zum Arzt gegangen und dann hat der Arzt gesagt, Sie haben ja das Herz eines jungen Rehs. Das ist auch interessant. Ich weiß nicht, was für ein Herz ein junges Reh hat, aber auf jeden Fall hört es sich gut an. Also es ist ein Raum, in dem Organe erneuert werden, in dem Herzen erneuert werden, ein Raum, in dem Nieren erneuert werden, ein Raum, in dem Leber erneuert wird, Bauchspeicheldrüse erneuert wird, Darm erneuert wird, die Unterleibsorgane erneuert werden. Auch sogar dieser Raum, da ist auch das mit dabei, weißt du, wenn du keine Kinder kriegen kannst, weil etwas in deinem Unterleib nicht in Ordnung ist, da kann Gott einfach diesen Bereich in diesen Raum reinnehmen und die Engel tauchen einfach die Organe ein in dieses Sprudelbad und Organe werden erneuert. Amen. Wie von euch glauben das, dass das möglich ist? Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, wenn du hier bist heute Morgen, weil ich hatte den Eindruck, dass wir an diesem Wochenende in diesen Raum reingehen sollen. Es sind immer wieder andere Räume, die Gott aktiviert. Aber gerade jetzt vielleicht an der Stelle. Wenn du hier bist und du brauchst eine Organerneuerung, ganz egal welches Organ das ist. Ja, ich habe schon ein paar genannt. Galle vielleicht noch, Blase, Prostata, Schilddrüse, Darm, Magen, was auch immer das ist, Leber, Herz und so weiter. Du weißt, was Organe sind. Ja? Okay? Preist den Herrn. Und du brauchst eine übernatürliche Erneuerung. Wie gesagt, das ist wie so eine Verjüngungskur für das Organ. Ja? Preist den Herrn. Dann steh einfach mal auf, wenn du das brauchst. Steh einfach mal jetzt gerade auf. Wow, so viele. Schabalaba. Du hast ja gestern Abend schon gehört, es geht nicht um den IQ, ja? Sondern... Also gut, wenn du das Gehirnerneuerung brauchst, ist auch okay. Wow, das sind echt viele. Halleluja. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Halleluja. Ihr Lieben, lasst uns einfach mal gerade reingehen. Pass auf, Sarah, mach mal kurz das Lead Me Further im Hintergrund rein. Und dann lass uns einfach zusammen in diesen Raum reingehen. Leg einfach mal deine Hände auf die Stelle, wo du diese Erneuerung brauchst. Leg einfach deine Hand auf die Stelle, wenn das okay ist. Ansonsten kannst du es auch auf deinen Kopf legen, wie auch immer. Was einfach für dich passt. Einfach... Lass uns da reingehen, mach es ein bisschen lauter. Halleluja, danke Vater. In dem Namen Jesu Christi, Herr, treten wir jetzt ein in diesen Raum. Wir treten ein in diese Dimension, Herr. Und ich danke dir, Heiliger Geist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du gerade jetzt die Engel freisetzt hier in diesem Raum. Jesus. Verbinde dich einfach im Glauben. Vielleicht kannst du das sehen. Weißt du, sieh das im Geist. Sieh das im Geist, wie der Engel dein Organ nimmt. Ja, vielleicht nimmt er deine Leber. Vielleicht nimmt er dein Herz. Vielleicht nimmt er dein, was auch immer es ist. Ja, wir hatten bei der letzten Konferenz, hat man nach der Konferenz ein gewaltiges Zeugnis von jemand, das war die Lea Bösch, die seit Jahren diagnostiziert bekommen hat, ein Herzproblem, das medizinisch unheilbar war und sie musste starke Medikamente nehmen mit starken Nebenwirkungen, war das sogenannte Leitbahn, war da zu viel im Herzen, das hat einfach Herzrasen und so weiter verursacht, starke Nebenwirkungen von den Medikamenten und bei der letzten Konferenz hat Gott sie komplett geheilt, sie ist danach zum Arzt gegangen, sie hat gespürt, etwas ist passiert, und sie hat plötzlich gemerkt, oh, ich habe nicht mehr dieses Herzrasen. Aber sie ist dann auch zum Arzt gegangen und der Arzt hat das EKG gemacht und er hat gesagt, diese Leitbahn ist nicht mehr, diese überschüssige Leitbahn ist nicht mehr zu finden. Halleluja. Gott hat ein kreatives Wunder an diesem Herzen getan. Das ist der Raum der Organerneuerung. Halleluja. Sieh es einfach mal gerade im Geist. Sieh dein Organ im Geist gerade jetzt. Vater, in dem Namen Jesus danke ich dir, Herr. Oh, dass du uns gemeinsam in diese Dimension führst, gerade jetzt, Herr, in diesen Raum der Organerneuerung, der Organerfrischung. Und Vater, in dem Namen Jesu Christi setze ich gerade jetzt hier im Raum die Engel frei, Herr. Herr, dass sie alle diese Organe nehmen. Vater, in dem Namen Jesus, Herzen, Leber, Bauchspeicheldrüse, Schilddrüse, Unterleib, Magen, Darm, in Jesu Namen, dass sie diese Organe nehmen und eintauchen in diese himmlische, in dieses himmlische Erneuerungsbad gerade jetzt. Ei, ei, ei. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Das neues Leben jetzt sich freisetzt in diesen Organen. Neues Leben, neue Funktionsfähigkeit, neues Leben, Halleluja. Neues Leben, neues Leben. Wow, ich spreche Auferstehungskraft frei in dein Organ. Ich sehe gerade, wie in die Niere wirklich aufersteht zu neuem Leben. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Ich sehe bei einer Frau, Eileiter werden neu zum Leben erweckt, zur Funktionsfähigkeit erweckt, sodass du schwanger werden kannst. In dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater, für deine Auferstehungskraft. Jetzt in diesen Körpern, Herr. Halleluja. Danke, Herr, dass jetzt diese Organe eingetaucht werden in diese Dimension der Herrlichkeit, Herr. Wir sind in der Glory Zone. Halleluja. Uiuiuiui. Wir sind im Raum der Aktivität der Engel. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Jetzt sieh es einfach im Geist, wie die Engel dein Organ nehmen. Wie sie es eintauchen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Touch, Lord. Ei, ei, ei. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Einige spüren jetzt gar nichts, aber andere spüren vielleicht stark die Kraft Gottes, das Feuer Gottes. Es ist egal, was du spürst, Gott ist am Wirken. Manche spüren vielleicht einfach Frieden. Aber manche spüren auch, wie sich wirklich, wie du physisch einfach merkst, dass in deinem Körper sich etwas verändert. Vielleicht hattest du Herzrasen, jetzt kommt das Herzrasen zur Ruhe. Vielleicht hattest du Schmerzen in deiner Niere, Nierenstechen oder was auch immer durch das Problem. Aber jetzt merkst du, es verlässt dich. Manche können direkt spüren, wie Symptome zurückgehen. Danke, Vater. Danke, Vater. Manche müssen einfach den Frieden Gottes jetzt genießen und im Glauben das ergreifen und dann zum Arzt gehen und es checken lassen. Halleluja. Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, die Engel tun ihr Werk. Wer von euch merkt, dass etwas passiert ist oder etwas passiert gerade jetzt? Streck einfach mal deine Hand aus, wenn du merkst, da passiert das ja überall. Danke, Vater. Streck einfach deine Hand aus, gib einfach Jesus die Ehre. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, überall im Raum. Danke, Herr. Danke, Herr. Er ist immer noch am Wirken. Er ist immer noch am Wirken. Danke, Vater. Danke für deine Organerneuerung, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Beginne ihm zu danken. Sag einfach, danke, Vater, für dein Werk. Danke für dein Werk. Danke für dein vollkommenes Werk, Herr. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Okay. Manche, nicht alle, aber manche können jetzt direkt etwas feststellen, was sich verändert hat. Du merkst, dein Herz ist zur Ruhe gekommen oder die Schmerzen sind verschwunden, das Stechen, was auch immer es war. Dinge haben sich verändert. Du spürst es. Vielleicht hattest du einen Druck am Darm oder im Magen und jetzt ist es weggegangen. Spürst, dass Symptome dich verlassen haben oder zumindest stark zurückgegangen sind. Wenn dich das betrifft, wink einfach mal ganz schnell mit der Hand, sodass ich sehen kann. Wenn du merkst, jawohl, das sind Symptome, ja, bei dir auch, ja, wo noch, bei dir auch, ja, da auch, ja, oben auf der Empore, 1, 2, 3, 4, allein auf der Empore. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wer von denen, die jetzt sich gemeldet haben, es haben sich eine ganze Reihe gemeldet, aber wer von denen, die sich jetzt gemeldet haben, du kannst sagen, oder du kannst für dich glauben, aufgrund der Symptome, die jetzt verschwunden sind, hast du diese Gewissheit, geheilt zu sein. Ja, du hast jetzt diese Heilung im Glauben empfangen. Okay, erzähl einfach mal kurz, was passiert ist. Ich komme mal kurz mit dem Mikrofon. Erzähl mal kurz, was passiert ist. Was bei dir passiert? Genau, jeder, der bei dem das passiert ist, komm mal nach vorne. Ich hatte 7 Wochen, war ich krank mit Erkältung. Ja. Und dann hatte ich einen Kehlkopf. Ja. Wenn ich geschluckt habe, ist der Speichel hochgegangen. Immer okay. Wieder auch Reflux, oder was? Ja. Reflux. Ich bin aber nicht zum Arzt gegangen. Und jetzt kann ich schlucken und alles geht nach unten. Wow. Amen. Preis den Herrn. Amen. Halleluja. Das ist eine Organerneuerung. Amen. Amen. Amen. Wer kann noch etwas berichten, was ich jetzt getan hat? Okay, komm einfach ganz schnell nach vorne. Jeder, der was berichten kann, komm einfach ganz schnell nach vorne. Wir können 2, 3 Zeugnisse noch hören. Komm einfach ganz schnell nach vorne. Was ist bei dir passiert? Ich habe sehr stark den Frieden Gottes gespürt in meinem Herzen. Ich habe so ein kinästhetisches Herz. Was ist immer das? Immer wieder ein Herz, wo einfach nervös ist. Ah, okay. Und ich habe gespürt, wie ein Engel mein Herz rausgenommen hat und eingetaucht ins Blut und wieder reingekommen. Und dann habe ich stark den Frieden Gottes Halleluja. In mein Herz gespürt, dass er mich frei gemacht hat von dieser Unruhe. Amen. Danke, nicht mehr wieder. Oh, Jesus. Nicht mehr wieder. Nicht mehr wieder. Nicht mehr wieder. Nicht mehr wieder. Halleluja. Glory. Amen. Amen. Möchte noch jemand was erzählen? Ganz kurz, einen können wir noch. Auf der Empore waren einige, die sich gemeldet haben. Ich weiß, ihr habt ein bisschen weit. Halleluja. Wenn du bei dir festgestellt hast, dass etwas sich verändert hat, sodass du sagen kannst, ja, da ist Heilung passiert, ruf es einfach runter, okay? Ah, ihr seid runtergekommen. Ah, umso besser. Preist den Herrn. Was ist bei euch passiert? Ich war im Lehrdienst gewesen und bin jetzt Rentner und ich habe mich während der Flüchtlingskrise, also 2018, von einem Schüler mit Tuberkulose angesteckt, schwere Nebenwirkungen hatte. Ich bekam dann Asthma und so weiter. Ich war früher Leistungssportler und bin jetzt hier angereist mit meiner Frau, weil ich unbedingt da teilnehmen wollte und habe sogar das Bari-Inhalationsgerät dabei. Mhm. Und jetzt, wie das gekommen ist, ich wollte heute Mittag inhalieren, das brauche ich jetzt nicht mehr. Wow. Und brauche auch das Asthma-Spray nicht. Wow. Und danke, Jesus. Habe am 7. Juli meine Jahresuntersuchung mit Lungenfunktionsprüfung beim Lungenfacharzt und der bestätigt das nochmal. Amen, das glauben wir. Halleluja, gehört ihr zusammen. Aber du hast auch was erlebt. Preist den Herrn, geben wir mal Jesus dir Rest. Also, Halleluja, was ist bei dir passiert? Ich habe so eine enorme Entspannung am Körper gefühlt und so einfach fast, dass ich einschlafen könnte. Und ich glaube, bei mir ist etwas passiert, so vielleicht Insulin und Schilddrüse. Ah, du hattest mit der Bauchspeicheldrüse und Schilddrüse. Ja, so wegen Zunehmen, wenn die nicht ganz funktioniert oder genau, dann nimmt man zu. Schilddrüse auch. Und es ist sich alles gut. Amen, das hast du jetzt im Glauben empfangen. Ja. Halleluja. Und auch gespürt. Was hast du genau gespürt? Erzähl so mal. Entspannung, so richtig Entspannung. So. Okay. Das kann man sonst nicht machen. Wenn es so angespannt ist, dann so entspannt. Wow, stark. Ja. Hast du auch was in der Schilddrüse gespürt? Also mehr so hier. Okay, weil ich spüre gerade, wie wenn Gott so ein Zzzz durch deine Schilddrüse gibt. Wow. Oh. Jesus, Jesus. Wow. Amen. Amen. Halleluja. Schreib uns eine E-Mail, was passiert ist. wunder@glorylife.net, okay? Preist den Herrn. Auch ihr anderen, die ihr jetzt empfangen habt, aber es jetzt nicht sofort testen konntet, weil der Arzt muss es checken, das sind Blutwerte oder was auch immer es ist. Schreib uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.net, was passiert ist bei dir an diesem Wochenende. Auch wenn du es hier bezeugt hast schon, schreib uns einfach nochmal eine E-Mail, was auch der Arzt bestätigt hat und was passiert ist. Halleluja. Ich habe gerade gespürt, als wir in diesen Raum reingegangen sind, der Organerneuerung, habe ich gespürt, dass bei einigen auch so etwas kommt. Und ich habe das auch schon gebetet gerade, wie Auferstehungskraft in Organe. Halleluja. Und ihr Lieben, es gibt einen weiteren geistlichen Raum in der Herrlichkeit Gottes und das ist der Raum der Totenauferstehung. Amen. Totenauferstehung. Sag mal Totenauferstehung. Halleluja. In diesen Raum sind wir hier bei Glory Life sehr stark 2018 reingegangen. Dann haben wir innerhalb kürzester Zeit mehrere Totenauferweckungswunder erlebt. Also auch wirklich buchstäblich körperliche Totenauferweckungswunder. Ich glaube, wir haben insgesamt bei Glory Life 8 oder so Totenauferweckungswunder erlebt. Gleichzeitig ist dieser Raum aber nicht nur ein Raum für physische Totenauferweckung, sondern es ist ein Raum, in dem einfach Dinge, die tot waren, neu zum Leben kommen. Amen. Halleluja. Wenn du jetzt physisch tot wärst, wärst du wahrscheinlich hier. Obwohl David gestern uns eingeladen hat, Tote mitzubringen zum Gottesdienst. Aber ich weiß nicht, wie viele jetzt darauf eingegangen sind. Frag mal deinen Nachbarn, bist du lebendig? Okay, also haben wir jetzt wahrscheinlich aktuell nicht so viele physisch Tote hier. Aber wir werden auch heute nochmal die Tücher und Kleidungsstücke wirklich mit der Kraft Gottes segnen. Und da, wir haben eben schon oft erlebt, dass auch durch diese Tücher und Kleidungsstücke dann Totenauferweckungen passieren. Aber ich glaube, es geht darüber hinaus, dieser Raum geht darüber hinaus. Es kann sein, dass du Dinge hast in deinem Leben, die tot sind. Vielleicht ist dein Business tot und es scheint so, wie wenn nichts mehr zu machen ist. Ich sag dir was, in diesem Raum der Auferweckung, und das haben wir oft erlebt, auch im Zusammenhang, auch mit den körperlich Toten, passieren Auferstehungswunder auch im Bereich von Business, im Bereich von Finanzen. Vielleicht bist du hier und deine Gemeinde ist tot, ja, und du bist der Pastor, das ist kein so schöner Zustand, ja, dann brauchst du diese Kraft der Auferstehung, dann brauchst du diesen Raum der Auferstehung. Und ich sage dir, in diesem Raum der Auferstehung können von heute auf morgen Dinge auferweckt werden. Beziehungen können neu auferweckt werden. Finanzen können neu auferweckt werden. Berufliche Situationen, wo du wie völlig am Ende warst, wo völliger Tod drin war, kann neues Leben kommen in dieser Dimension der Auferstehung. Amen. Halleluja. Wie viele von euch sind hier und du brauchst in deinem Leben aktuell ein Auferstehungswunder in deinem Leben? Okay, steht ihr auch mal auf. Halleluja. Es kann sein, vielleicht braucht deine Ehe Auferstehung. Wer weiß. Preist den Herrn. Das ist keine so witzige Sache, wenn es so ist. Aber ich sag dir, Gott kann das tun. Amen. Halleluja. Oh, Shakara Mandalala, streck mal deine Hände aus. Auch ihr alle, lasst uns mal unsere Hände ausstrecken. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für die Dimensionen in deiner Herrlichkeit. Danke, Herr, dass wir heute Morgen hier in dieser Glory Zone operieren dürfen und dass du uns führst, ja, wie du es in diesem Wort sagst, wirklich von Raum zu Raum, Herr. Herr, dass wir erleben dürfen, Herr, dass wir sagen dürfen, Herr, ja, was kommt jetzt, Papa, Herr? Und ich danke dir, Herr, dass wir gerade jetzt, Herr, mit dir, Heiliger Geist, hineingehen dürfen in diesen Raum der Auferweckung, Herr, der Auferstehung, Herr. Und in dem Namen Jesu Christi, Vater, setzen wir die Wirksamkeit dieses Raumes frei, hier in diesem Raum. Und wir verbinden uns mit diesem Raum. Streck dich einfach mal gerade jetzt aus. Halleluja, verbinde. Du weißt, was es bei dir ist. Vater, in dem Namen Jesus, setz mir Auferstehungskraft frei jetzt für Beziehungen in diesem Raum. Oh, wir sagen das, was tot ist. Oh, wir schelten diesen Geist des Todes in deiner Ehe und wir sagen in dem Namen Jesu Christi, Leben kommt. Halleluja, neues Leben kommt. Wir schelten diesen Geist des Todes in deinen Beziehungen und wir sagen jetzt, Leben kommt. Wir schelten diesen Geist des Todes über Finanzen hier in diesem Raum, wo du wirklich, wo der Banker gesagt hat, es ist zu Ende, es ist insolvent, es ist bankrott. Wir sagen in dem Namen Jesu Christi, wir brechen diese Aussage, wir brechen diese Macht und wir setzen diese Auferstehungskraft Jesu Christi frei jetzt hier in diesem Raum. Wir sagen, jawohl, Business ist, kommt neu zum Leben. Ja, Visionen, auch Visionen, es können auch geistliche Visionen sein, die wie gestorben waren. Gott will sie neu zum Leben wecken. Vielleicht hattest du vor Jahren eine Vision, du bist drauf zugegangen, aber irgendwie durch Umstände, durch Dinge in deinem Leben ist es wie gestorben und du hast den Glauben daran verloren. Du hast die Hoffnung daran verloren. Wir sagen jetzt in dem Namen Jesu Christi, wir sprechen die Auferstehungskraft Gottes jetzt frei hinein in deine Träume und in deine Visionen. Oh, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für diese Räume der Auferstehung, Herr. Halleluja. Ja, wir sagen in dem Namen Jesus, wir nehmen diese Vision jetzt hinein in den Raum der Auferstehung. Wir sagen, neues Leben. Oh, Jesus. Neues Leben in diesem Business. Neues Leben in dieser Beziehung. Neues Leben in diesen Finanzen. Neues Leben in diese Situationen des Todes jetzt. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater, Halleluja. Empfang aus diesem Raum jetzt. In Jesu Namen. Halleluja. Glory, glory, glory, glory. Und vielleicht hast du sogar jemanden, der nicht hier ist, der körperlich am Rand vielleicht zumindest des Todes ist, dann sage ich dir, dann empfängst du jetzt stellvertretend die Auferstehungskraft Gottes, wenn du da bist und da ist jemand, vielleicht ist ein enger Familienangehöriger, vielleicht ein Freund und er liegt vielleicht zu Hause und die Ärzte haben ihn aufgegeben, er liegt im Sterben, aber du hast bisher festgehalten, auch im Glauben, du hast dafür gebetet. Ja, dann empfange jetzt diese Auferstehungskraft. Streck einfach dem Vater deine Hände entgegen in Jesu Namen, weil er füllt jetzt deine Hände mit dieser Auferstehungskraft. In Jesu Namen. Oh, und wo immer du hingehst, Halleluja, kommt diese Auferstehungskraft mit dir. Und du legst die Hände auf und Auferstehungskraft fließt durch dich. Und vielleicht nimmst du noch ein Tuch mit dazu, über den wir gebetet haben. Und dann legst du es dieser Person auf und dann legst du die Hände auf. Und Auferstehungskraft fließt durch dich. Und wir sagen in dem Namen Jesus, Menschen werden aufgerichtet von ihren Sterbebetten, Menschen werden aufgerichtet in der Intensivstation, Menschen werden aufgerichtet, auch Menschen, die seelisch tot waren, seelisch am Ende waren, seelisch vielleicht in der Psychiatrie sogar waren. In Jesu Namen, sie werden aufgerichtet. Seelen, wow, ich spreche neues Leben hinein in Seelen, gerade jetzt. In dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater. Halleluja. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Sag mal, danke, Vater, für deine Auferstehungskraft in mir und durch mich. Glory. Amen. Amen. Halleluja. Gib mir ihm die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Der Geist, der dich aus den Toten auferweckt hat, er macht unsere sterblichen Leiber, aber auch unsere Seelen, unsere Beziehungen, unsere Umstände lebendig durch den in uns wohnenden Geist. Halleluja. Wir leben im Raum oder im Haus des Vaters sind viele Wohnungen. Im Raum oder im Haus der Glory Zone sind viele Dimensionen. Und manche würden vielleicht sagen, wow, also der Raum der Totenauferweckung, also wenn physisch Tote auferstehen, das ist definitiv der stärkste Raum. Aber ich sag dir was, es ist auch nur ein anderer Raum. Amen. Ich weiß noch, als wir spezifisch wirklich in diesen Raum über längere Zeit reingegangen sind, da erschien mir eine Zeit lang, erschien mir es leichter, jemand ins Leben zurückzurufen, der tot war, als es mir leicht erschien, einfach für einen Kranken, der Rückenprobleme hat, zu beten. Du sagst, wie kann das sein? Es ist doch viel schwieriger, einen Toten aufzuerwecken, als jemand, der Rückenprobleme hat, zu heilen. Ich sag dir, wenn du nicht in dem Raum für Heilung unterwegs bist, dann ist es unendlich schwer, Heilung zu bewirken. Wenn du stattdessen im Raum der Totenauferweckung unterwegs bist, dann ist es unendlich leicht, Tote aufzuerwecken. Wenn du nicht in dieser Dimension unterwegs bist, dann ist es unendlich schwer, Tote aufzuerwecken. Vielleicht bist du im Raum der Heilung unterwegs, dann ist es leicht, Heilung zu bewirken. Amen. Also der Heilige Geist möchte uns sensibel machen für diese unterschiedlichen Räume. Und er möchte uns lehren, diese Räume anzuzapfen. Ich habe darüber übrigens auch einiges geschrieben in meinen Büchern. Insbesondere, glaube ich, in dem ersten Buch Reise in die Herrlichkeit, ja, das es drüben am Büchertisch gibt. Da habe ich einiges über diese Räume in der Herrlichkeit geschrieben. Ich weiß nicht, ich glaube in meinem zweiten Buch auch Söhne der Herrlichkeit. Doch, ich glaube da auch. Genau, also kannst du ein bisschen was nachlesen, auch weil ich kann jetzt nicht alles, was Gott da über die Jahre gezeigt hat, predigen heute. Aber ich möchte dir einfach da wirklich eine Sensibilität dafür geben. Und ich möchte eigentlich heute Morgen, das war eigentlich mein ursprüngliches Thema, weil ich möchte eigentlich gerne sprechen heute Morgen über den wirklich, wirklich stärksten Raum in der Glory Zone. Es gibt tatsächlich einen Raum, der stärker ist als alle anderen Räume. Und ich sage dir was, es ist nicht der Raum der Totenauferweckung. Amen. Sondern es gibt eine Dimension in Gott, die stärkste Dimension über allem ist, weil es nämlich Gott selber ist. Wie von euch ahnen schon, worum es geht? Was ist Gott? 1. Johannes 4,16. Gott ist Liebe. Amen. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Paulus hat gesagt, nun bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung. Die stärkste aber ist die Liebe unter ihnen. Ich sag dir was, die Liebe ist eine Dimension in Gott, ist eine Frucht des Geistes, aber ist auch eine geistliche Wirksamkeit, ist eine Substanz. Es ist die Substanz Gottes selber. Und ich sag dir was, diese Liebe ist tatsächlich die alle anderen Räume dominierende und beherrschende Substanz. Amen. Ein Mann Gottes, der in seinem Leben auch viele, viele Wunder erlebt hat und wir waren eine Zeit lang mit ihm auch unterwegs, ist inzwischen gestorben und wir haben von ihm gezogen auch viele Wunder und er hat immer wieder gesagt, nach der Liebe Gottes in deinem Herzen zu streben, mehr als nach der Kraft Gottes in deinen Händen, setzt die stärkste Salbung frei. Amen. Halleluja. Ja, da kannst du dem Herrn applaudieren. Es ist so. Halleluja. Wie viele von euch wollen die stärkste Salbung in ihrem Leben erleben? Amen. Wie viele von euch wollen die Substanz erleben, die wirklich die absolute Heilungsgarantie trägt? Das ist die Liebe Gottes. Amen. Weißt du, wann immer Jesus innerlich bewegt war von Liebe, ist etwas Gewaltiges passiert. Du kannst es nicht produzieren, aber du kannst dich bewusst mit diesem Raum verbinden und bewusst sagen, jawohl, ich will in diese Dimension hinein. Ich will in diese Dimension der Liebe hinein. Ich weiß noch, vor vielen Jahren, das war ganz am Anfang unseres Dienstes, vor 30 Jahren, da kam eine Frau zu mir in Not, die war nicht bei uns in der Gemeinde, die war in einer anderen Kirche gewesen und sie war in Not und hatte gehört, dass bei uns Wunder passieren und dann kam sie und sagte, mein Mann hat einen schweren Verkehrsunfall, er liegt im Krankenhaus auf der Intensivstation und die Ärzte wissen nicht, ob sie ihn durchbringen. Kannst du kommen und für ihn beten? Und ich bin hingefahren, das war in Tübingen im Krankenhaus, bin da reingegangen auf die Intensivstation, es sah wirklich schrecklich aus, der Mann an allen möglichen Schläuchen, alles war kaputt, die ganzen Knochen, alles zerquetscht, zermatscht, was er immer, also es sah nicht sehr menschlich aus. Und ich habe für ihn gebetet da im Krankenhaus und im Sichtbaren ist da erstmal nichts passiert groß, aber ich bin nach Hause gekommen und als ich zu Hause war, hat mich plötzlich so die Liebe Gottes erfasst und ich bin auf meine Knie gegangen und weißt du kannst es nicht machen. Aber das, ich sage mal, die höchste Form der Liebe ist die, ich sage mal, die Selbsthingabe. Jesus hat gesagt, ich möchte, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Das ist seine Liebe. Wie hat er uns geliebt? Er hat sich selbst für uns hingegeben. Amen. Das ist seine Liebe. Er hat sich aufgegeben für uns. Und ich ging da auf meine Knie und in mir war das so, und wie gesagt, das kannst du nicht nachmachen, das kannst du auch nicht machen, aber in mir war das, das hat mich so übernommen. Ich hatte noch dieses Bild vor Augen von diesem Mann im Krankenhaus und ich habe so gesagt, ich war damals 26 vielleicht, und ich habe damals gesagt, Herr, heile diesen Mann und nimm lieber mich an seiner Stelle, aber heile diesen Mann. Also das war ein Gebet, wie Mose gebetet hat damals, als er gesagt hat, wenn du das Volk nicht verschonst, dann nimm mich an dieser Stelle. Also und das ist überhaupt nichts irgendwie mein Verdienst oder oh wow, ist das aber ein Hammermann Gottes oder sowas, sondern das kannst du nicht machen, verstehst du? Das kam über mich, es war einfach so. Ich hatte das in dieser Form seither nie wieder. Das war wirklich dieses eine Mal, wo ich wirklich das in dieser Dimension hatte. Das war mir wirklich ernst in dem Moment. Ich dachte, okay, dann gehe ich halt zum Herrn. Weil ich wollte unbedingt sehen, dass dieser Mann gesund wird. Und was ist passiert? Gott hat diesen Mann vollständig wiederhergestellt. Er wurde geheilt aus dem Krankenhaus entlassen, hat noch viele Jahre gelebt. Preist den Herrn. Also, weißt du, Liebe versagt nie. Amen. Sag mal, Liebe versagt nie. 1. Korinther 13, 8. Die Liebe aber versagt nie. Es ist die höchste Dimension. Es ist die höchste Ebene der Wirksamkeit Gottes. Es ist die höchste Ebene des Wirkens Gottes. Und jetzt, als ich zu Anfang dieses Jahres, wir haben immer Anfang des Jahres so 5 Tage, meine Frau und ich, wo wir mal nichts sonst haben, sondern wirklich, ja, das hat auch hier unser Büro geschlossen und so weiter. Das heißt, da läuft nicht viel. Ich kriege keine Mails groß, sondern ich habe da eine Abwesenheitsnotiz drin und so weiter. Und da haben wir Gott gesucht. Und weißt du, mir ist Folgendes passiert. Gleich zum Anfang dieser Zeit hat Gott mich einfach über Stunden einfach nur seine Liebe anschauen lassen. Einfach seine Liebe anschauen lassen. Weißt du, und es heißt in 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, in welches Bild werden wir verwandelt? In das, was wir anschauen. Amen. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und wir werden verwandelt in dasselbe Bild. Ich glaube, dass alles, auch in unserem christlichen Leben, auch gerade in dieser heutigen Zeit, mehr denn je geht um Fokus. Worauf bist du ausgerichtet? Ich sage dir was, dauerhaft in den Räumen der Herrlichkeit zu gehen und keine 5 Minuten vor Gott still sitzen zu können, ohne irgendwas im Instagram scrollen zu müssen, wird nicht funktionieren. Amen. Sondern du musst dieses Ding beherrschen. Amen. Nicht dieses Ding darf dich beherrschen, sondern du musst es beherrschen. Es ist ein Tool. Amen. Du musst diesem Algorithmus entkommen. Amen. Sag mal, Freiheit vom Algorithmus. Das ist wichtig. Weil ich glaube, wir leben in einer Zeit und weißt du, und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, was Gott jetzt tut. Gott will seine größere Herrlichkeit im Leib Christi freisetzen. Amen. Was glaubst du, warum der Teufel seit Jahren Überstunden damit macht, uns abzulenken? Ich meine, wir sind die Generation Ablenkung. Amen. Gen Z ist die Generation Ablenkung pur. Amen. Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung. Keine Möglichkeit mehr, still zu sitzen, ruhig zu sein, wirklich einfach nur da zu sein, zu sitzen, zu schauen, zu... Ah. Ohne Handy, genau. Ja, sagst du, ne, bei mir ist kein Handy, bei mir ist ein iPad. Okay, dann schmeißt das iPad weg, was auch immer. Nein, du musst es nicht wegschmeißen, aber du musst es wegsperren. Amen. Du musst es beherrschen. Halleluja. Weil was du anschaust, in das Bild wirst du verwandelt. David hat es gestern gesagt, mit dem, wie er da liegt und sieht die Dinge vor seinem inneren Auge, die Gott ihm gezeigt hat, die er proklamiert hat. Und er sieht diese Dinge vor seinem inneren Auge. Rate mal, ob das möglich ist, Dinge vor deinem inneren Auge zu sehen, Filme vor deinem inneren Auge zu sehen, während du ständig noch hier überlegst und da überlegst und denkst, ach, könnte ich da noch was posten? Könnte ich da noch was machen? Könnte ich hier noch was? Oh ja, jetzt habe ich noch mal eine Idee. Glaubst du, das funktioniert? Nein. Also sag mal, Krieg der Ablenkung. Amen. Jetzt gehe ich weiter. Das war jetzt nur ein kleiner Einschub zwischendurch. Das war Bonusprogramm. Aber ich möchte gerne noch mal zurück zu meiner Erfahrung Anfang des Jahres. Ich habe gesagt, ich habe die Liebe angeschaut. Aber eigentlich, was ich angeschaut habe, als ich die Liebe angeschaut habe, war die ganze Zeit, ich hatte die ganze Zeit, Irina hat vorher diese Bibelstelle zitiert, Offenbarung 5, Vers 6. Ich habe die ganze Zeit dieses Lamm Gottes vor mir gesehen. Dieses Lamm wie geschlachtet. Amen. Ich gehe nochmal hin, Offenbarung 5, Vers 6. Das ist ja ein interessanter Text. Da geht es ja eigentlich um die Frage, wer kann das Buch mit den 7 Siegeln öffnen und so weiter. Und da heißt es, in Vers 4, und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Und dann heißt es Vers 6, und ich sah. Und jetzt denkst du, wenn du den Vers vorher gelesen hast, denkst du, was sieht er? Natürlich den Löwen von Juda. Aber was sieht er? Er sieht inmitten des Thrones, mit anderen Worten, im Zentrum der Herrlichkeit. Wie von euch würden sagen, dass der Thron im Zentrum der Herrlichkeit Gottes steht? Amen. Wie von euch würden sagen, der Thronsaal ist im Zentrum der Herrlichkeit Gottes? Und im Zentrum dieses Zentrums, also im Zentrum des Thrones, sieht er was? Sieht Johannes was? Im Zentrum, inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten sieht er ein Lamm stehen wie geschlachtet. Mit anderen Worten, der Löwe von Juda ist zugleich das Lamm. Amen. Willst du brüllen wie ein Löwe für Jesus hier in dieser Erde? Den Unterschied machen, gewaltige Zeichen und Wunder sehen, Nationen erschüttern, willst du einer sein, von dem sie sagen, wow, diejenigen, die uns den ganzen Erdkreis durcheinander bringen, sind auch in unsere Stadt gekommen. Ja, das haben sie von Paulus gesagt und seinen Leuten. Ja. Willst du zu denen gehören? Amen. Die wirklich einen Unterschied machen in dieser Welt? Also dann musst du das Lamm anschauen. Dann musst du das Lamm anschauen. dann musst du dich verbinden mit dieser Liebe Gottes, die vom Lamm ausgeht. Halleluja. Ich hatte mal vor Jahren, das war 2012, glaube ich, war das, da hatte ich ein geistlicher Film, den ich hatte. Ich lag auf meinem Rücken auf dem Teppich und habe einfach nach Gott Ausschau gehalten, einfach angebetet, und plötzlich fängt ein Film an zu passieren und ich sehe, wie eine große Pyramide auf mich zurollt. Ja, so wie damals, weißt du, im alten Ägypten haben sie diese Pyramiden so gezogen. Ja. Und ich sehe, wie diese Pyramide auf mich zurollt. Und oben auf der Pyramide war der Thron Gottes. Und ich sehe, wie das auf mich zurollt. Und ich wusste, wow, die Herrlichkeit Gottes. Und das Nächste, was ich wusste, war, diese ganze Pyramide rollt platt über mich drüber. Also, macht mich platt. Amen. Amen. Was hatten wir vorher gesagt? Was ist mit dem alten Leben? Kein roter Cent mehr wert. Amen. Wird platt gemacht. Und nachdem diese Herrlichkeit über mich drüber gerollt war, diese Pyramide über mich drüber gerollt war, sah ich einen Berg. Und auf diesem Berg war oben auf der Spitze war das Lamm mit dem Kreuz. Ja, du kennst dieses Symbol, wird oft auch in Kirchen, das Lamm mit der Kreuzesfahne und so weiter. Ich sah das oben auf diesem Berg und ich wusste, meine Bestimmung, das wusste ich einfach intuitiv, ich wusste, meine Bestimmung liegt hinter diesem Berg. Ich muss entweder durch diesen Berg oder um diesen Berg oder wie auch immer, hinter diesem Berg liegt meine Bestimmung. Und zuerst in dieser Vision habe ich versucht, komme ich um den Berg rum. Hat nicht funktioniert. Dann habe ich gedacht, vielleicht durch den Berg durch. Vielleicht gibt es einen Tunnel. Ging auch nicht. Und dann wusste ich, ich muss hoch auf den Berg und da zu dem Lamm. Und als ich oben auf dem Berg stand, war da das Lamm. Und ich wusste, ich muss das Lamm umarmen. Und dann in dieser Vision, ich werde es nie vergessen, bin ich dann in dieser Umarmung mit dem Lamm auf der anderen Seite des Berges wie so runtergekugelt. Wir haben uns gemeinsam runtergekugelt vom Berg. Und dann bin ich aufgestanden auf der anderen Seite und dann sehe ich vor mir zum einen diese goldgelben Felder und ich wurde erinnert an einen Traum, den ich hatte als kleines Kind, da war ich 5 Jahre alt, da war ich noch überhaupt nicht wiedergeboren, aber da habe ich mich im Traum gesehen, da habe ich gesehen, wie ich mit einem Mähdrescher über ein weißes Feld gefahren bin und in diesem Feld war der Teufel versteckt. Ja, so im Traum, das war so eine kleine schwarze Gestalt mit Hörnern, wie man sich so als Kind vorstellt. Und in diesem Traum bin ich mit dem Mähdrescher über das Feld gefahren und habe den Teufel untergehäckselt. Das war sehr spannend. Und in dieser Vision wurde ich an diesen Traum erinnert und ich wusste, das sind die Felder. Und daneben waren dieses grüne Feld, einfach das auch für Leben steht, als Leben Gottes und so weiter. Ich wusste, das ist meine Bestimmung. Und dann kamen diese 3 Worte, die standen dann vor mir. Glory war das erste Wort. Damals hießen wir noch nicht Glory Life. Glory war das erste Wort. Das zweite Wort war Harvest, Ernte. Und das dritte Wort war international. Ja. Preist den Herrn. Das war die Geburt unseres Dienstes eigentlich, kann man so sagen. Preist den Herrn. Aber entscheidend ist jetzt der Punkt, ich musste mich mit dem Lamm vereinigen. Amen. Ich musste eins werden mit diesem Lamm Gottes. Und das Lamm steht für diese Art von Liebe, die in Jesus offenbart wurde. Amen. Das heißt, es geht darum, Gott möchte wirklich mit uns tiefer gehen in der Liebe, damit er uns höher führen kann in der Herrlichkeit. Wir müssen gewurzelt und gegründet sein. Paulus sagt es so schön, Epheser 3, Vers 17, in der Neues Leben Übersetzung, er sagt, ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Also in dieser Substanz, nicht in irgendeiner menschlichen Liebe, nicht in irgendeiner humanistischen Liebe, sondern in dieser Liebe Gottes, so wie Christus uns geliebt hat, in dieser Agape-Liebe Gottes verwurzelt und gegründet seid. Und dann sagt der Vers 18, so könnt ihr mit allen Gläubigen, das heißt, es funktioniert nur in der Gemeinschaft. Das ist wichtig zu wissen, David hat es gestern auch schon gesagt, Lonesome Rangers funktioniert nicht im Reich Gottes, sondern mit allen Gläubigen, sagt er, könnt ihr das ganze Ausmaß dieser Liebe erfassen, nämlich die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe. Und dann sagt er, und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Und jetzt kommt's. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Amen. Wie viele von euch wollen immer mehr vom Reichtum Gottes erfüllt sein? Halleluja. Und dann nehmen wir noch Vers 20 dazu, dann sagt er nämlich weiter, durch diese mächtige Kraft, die in uns wirkt, er spricht immer noch von der Liebe, ja? Er spricht von dieser Wirksamkeit, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen oder erdenken würden. Amen. Das heißt, wenn du so richtig in eine Umlaufbahn der Herrlichkeitswege Gottes geschossen werden willst, wie von euch wollen das? Ja. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen witzig für dich, aber so ist es schon ein Stück weit. Wenn du das wirklich willst, dann mach es zur Priorität Nummer eins in deinem Leben, dich mit dieser Liebe zu verbinden. Und ich sage dir, Gott, weißt du, das Geniale an der Sache ist, du musst diese Liebe nicht aus dir selber produzieren. Amen. Sondern wir lieben, sagt Johannes, warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Amen. Das heißt, wir empfangen seine Liebe. Wir müssen nicht etwas tun, damit wir seine Liebe verdienen, damit wir dann in der Liebe unterwegs sind, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt und zur Verfügung gestellt und er baut sie immer mehr in uns hinein und deswegen können wir entsprechend handeln. Amen. Das heißt, es geht darum, dass du dich dieser Liebe einfach nur aussetzt. Einfach sie anschaust, einfach da tiefer gehst, auch im Glauben tiefer gehst. Vielleicht sagst du, ja, aber ich kämpfe immer an der gleichen Stelle und dann merke ich wieder, oh, ich bin doch noch nicht ganz in der Liebe. Ich habe dir eine wunderbare Verheißung. 1. Thessalonicher 5, 23. Da heißt es, er selbst aber, also nicht du, sondern er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch oder völlig. Durch und durch. Das heißt, er macht es. Er geht durch und durch. Und vollständig heißt es, wird euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Halleluja. Sag mal vollständig. Sag mal durch und durch. Wie durch und durch geht's? Einfach so weit, wie du dich ihm hingibst. Wie du dich ihm überlässt. Wie du sagst, jawohl, ich gebe mich deiner Liebe hin. Halleluja, ich öffne mich für diese Dimension. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt mich. Oh, weißt du, die Liebe Gottes, die wunderbare Liebe Gottes, sie macht dich, so wie ich es in der Vision selber erlebt habe, sie macht dich platt, um dich aufzurichten. Aber es ist gut. Hat mal Prophet hat uns mal das gesagt, er hat gesagt, ich sehe vor euch eine Tür und hinter dieser Tür ist eine mächtige Herrlichkeit Gottes und die Herrlichkeit Gottes strahlt schon unter der Tür hervor. Und ich habe Gott gefragt, wie kommen sie durch diese Tür durch? Und er hat gesagt, unten durch. Durch den Spalt. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Gute Botschaft, ha? Halleluja. Weißt du, es ist diese Liebe, und damit komme ich zur letzten Bibelstelle. Es ist diese Liebe, von der Paulus schreibt, dass sie in Christus Jesus war und wo er sagt, habt diese selbe Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war. Und er ist nicht, das ist Philipper 2, Vers 5 folgende, und er ist nicht, ja, das ist die Elberfelder Übersetzung, für einen Raub hielt, also der es nicht festgehalten hat, Gott gleich zu sein. Sondern er machte sich selbst zu nichts und er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und er wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Mit anderen Worten, er ließ alles los von sich selber, alle seine eigenen Wünsche, alle seine eigenen Vorstellungen. Er lieferte sich völlig aus. Seine eigenen Wege, was er sich vorgestellt hat, er hat ja gesagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Er hat sich völlig ausgeliefert, völlig hingegeben, völlig erniedrigt, losgelassen von seinen Sicherheiten, von allem, was er hatte, von allem, was auch immer. Weißt du, kannst da alles einsetzen. Er hat losgelassen und dann sagt Vers 9 und sagt, darum, sag mal darum, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. Und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, der irdischen, der unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Halleluja. Weißt du, in dieser Liebe bedeutet im Namen Jesus, weil wenn die Bibel sagt im Namen, dann meint sie damit immer das Wesen einer Person. Also wir sind manchmal so leichtfertig und sagen ja im Namen Jesus. Also es ist keine Formel, sondern im Namen Jesus bedeutet eigentlich im Wesen von Jesus Christus, in Einheit mit ihm. In Einheit mit ihm befehle ich jetzt, dass dieser Tod aus diesem Körper geht. In Einheit mit ihm befehle ich jetzt diesen Berg, dass er sich verpflanzt und ins Meer geht. Amen. Die größte Autorität und Macht liegt in dieser Einheit mit seiner Liebe. Amen. Seid ihr bereit, euch dieser Liebe hinzugeben? Wir sind am Ende der Zeit, deswegen, also nicht am, ja, wir sind auch am Ende der Zeit, preist den Herrn. Am Ende der Endzeit. Preist den Herrn. Aber ich glaube, Gott möchte heute Morgen diesen Raum der Liebe aktivieren. Und ich glaube, dieser Raum wird uns auch an diesem Wochenende weiter begleiten, gerade wenn wir in diese höheren Dimensionen hineingehen. Und ich möchte vielleicht, bevor wir zusammen in diesen Raum gehen, noch eine Sache sagen. Wenn du sagst, ja, genau, das ist der Punkt, an dem ich am meisten zu kämpfen habe. Der Punkt mit der Liebe. Ich sag mal so, wenn du hier bist und sagst, das mit der Liebe, das ist eigentlich bei mir eine einfache Sache. Das funktioniert eigentlich wirklich locker flockig. Dann glaube ich ehrlich gesagt nicht so ganz, dass du die Wahrheit sagst. Aber deswegen, ich will dich wirklich ermutigen. Das ist der entscheidende Punkt. Und den greift der Feind mehr an als alles andere. Aber ich sage dir auch, du kannst im Glauben in Anspruch nehmen, dass er dich heiligt. Das heißt, du kannst im Glauben immer wieder neu zu ihm kommen. Du kannst sagen, Herr, ich bitte dich um Vergebung. Und dann sagt das Wort Gottes, sein Blut vergibt dir nicht nur, sondern er reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, er macht dich neu, er schafft dich neu. Halleluja. Wenn du hier bist und du sagst, jawohl, da gibt's etwas, was ich einfach Jesus bekennen möchte, einfach wo ich gegen seine Liebe gestanden bin, nicht jetzt bewusst im Sinn, wo ich widerstehe seiner Liebe vielleicht, sondern einfach wo einfach meine Seele wie immer an dieser Liebe vorbeigegangen ist, immer das Gegenteil versucht zu machen in bestimmten Situationen, Gott möchte dich jetzt freisetzen. Amen. Dann steh einfach mal auf. Halleluja. Sei einfach ehrlich. Also wenn du da zu kämpfen hast, ja, so richtig zu kämpfen. Ja. Also ich meine, jeder von uns hat mal das ein oder andere Problem in der Liebe, aber wenn du richtig da zu kämpfen hast, Halleluja, danke. Wow, das werden immer mehr. Shaka, baka, baka. Halleluja, da geht es. Kein Problem, kein Problem. Weil wir wollen jetzt wirklich im Glauben in Anspruch nehmen, was das Wort Gottes sagt. Und es sagt, wenn ich meine Sünde bekenne, dann ist er treu und gerecht, dass er mir die Sünde vergibt und mich reinigt. Also lass uns mal zusammen einfach ein Bekenntnis sprechen, ein Gebet sprechen. Das ist wirksam für alle deine Situationen, in denen die bei dir jetzt betroffen sind. Lass uns einfach sagen, Vater, in dem Namen Jesus, bitte ich dich um Vergebung für jede Situation, wo ich nicht aus deiner Liebe gehandelt habe, wo ich nicht in deiner Liebe gegangen bin. Vergib mir, wo ich gebunden war an andere Wirksamkeiten als deine Liebe. Herr, ich glaube deinem Wort. Du hast es gesagt. Wenn ich meine Sünde bekenne, dann bist du treu und gerecht und du vergibst mir. So empfange ich jetzt deine Vergebung durch die Kraft des Blutes Jesu Christi. Und du vergibst mir nicht nur, sondern du reinigst mich auch durch dein Blut. Und so gerade jetzt empfange ich diese Reinigung. Ich empfange diese Wiederherstellung. Ich empfange dieses Werk der Heiligung an mir. Ich empfange diesen Sieg über meine Seele an diesen Punkten der Lieblosigkeit. Danke, dass du mich jetzt neu machst. Und danke, dass ich mich von heute an darauf stellen kann, dass ich neu bin. Eine neue Schöpfung. Außerhalb der Liebe zu leben, gehört nicht mehr zu mir. Sondern es ist fern von mir. Ich gehe in deiner Liebe. Und jetzt können wir uns alle damit eins machen. Auch die, die jetzt noch nicht stehen, die können jetzt auch aufstehen, weil das jetzt für uns alle, dass wir uns wirklich mit diesem Raum dieser himmlischen Wirksamkeit verbinden. Danke, Vater, für diesen Raum deiner Liebe. Ich gehe jetzt hinein und ich verbinde mich mit dieser Liebe des Lammes. Von heute an entscheide ich mich, das Lamm Gottes vor meinen Augen zu halten. Das Lamm der Liebe, die personifizierte Liebe aus dem Zentrum deiner Herrlichkeit. Danke, Vater, dass ich darin zu Hause bin. Und dass das Lamm Gottes immer mehr auf mich abfärbt, sodass der Löwe von Juda immer mehr durch mich wirksam brüllen kann. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Hast du es empfangen? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und noch eine Sache möchte ich für einige beten. Und wenn du vorher angesprochen warst, als ich gesagt habe, mit dieser Ablenkung, wo du sagst, oh ja, das ist echt ein Thema bei mir, dann möchte ich einfach gerade jetzt auch für dich beten und wirklich diesen Geist der Ablenkung über dir brechen. Also es ist immer so, wenn wir Dinge brechen, dann kriegst du einen Freiraum. Du musst aber im Alltag natürlich weiterhin selber die Entscheidung treffen. Also sag mir jetzt nicht, okay, ich habe jetzt Freiheit von Ablenkung empfangen und morgen kommst du und sagst, ja, ist alles wiedergekommen, weil du gleich morgen früh, anstatt die erste Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, jetzt sitze ich erstmal vor Gott, bevor ich mein Handy nehme, hast du halt gleich wieder mit dem Handy angefangen, ja. Okay, also du musst da drin gehen, das ist wichtig. Und trotzdem glaube ich, dass Gott uns einfach allen einen Freiraum schaffen möchte, wirklich von diesem Geist dieser Welt. Ja, streck dir einfach mal gerade aus, wenn du sagst, ja, ich möchte davon frei sein. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns als deine Kinder wirklich positionierst, jetzt Träger zu sein deiner größeren Herrlichkeit, Herr. Und das können wir nur, wenn wir frei sind von diesem Zwang, uns ständig ablenken zu lassen, Herr. Und wir sagen in dem Namen Jesu Christi, versprich mir das einfach mal nach, in dem Namen Jesu Christi, ich widerstehe dem Geist der Ablenkung, der in dieser Welt ist. Ich widerstehe dem Zwang, mich ablenken zu lassen. Und ich sage, in meinem Leben ist ein Freiraum der Ruhe, des Friedens, der Ausrichtung, der Fokussierung auf Gott, auf das Lamm, auf die Herrlichkeit des Vaters. In Jesu Namen. Amen. Amen. Sei frei und los von diesem Geist der Ablenkung. Sei frei und los davon. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Wow. Wow, das wirst du anfangen. Halleluja. Preis dir. Jetzt darfst du nochmal Platz nehmen. Ich möchte jetzt einfach die Gelegenheit geben zu säen. Ja, wir machen ja immer bewusst bei diesen Konferenzen, wir machen generell keine Gebühren, weil wir nicht an Bezahlen glauben, sondern weil wir an Investieren glauben. Wir glauben einfach, dass du und ich einfach einen viel größeren Segen haben, wenn wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen, zu investieren in das Reich Gottes, als wenn wir uns einfach überlegen, was wir bezahlen können. Ich meine, wenn du dir jetzt mal überlegst, was müsstest du bezahlen, damit diese Konferenz finanziert wird, dann würdest du vielleicht auf einen Betrag von 100 € pro Person oder was auch immer oder 150 € pro Person kommen, wie auch immer. Ich habe es nicht ausgerechnet. Aber weißt du, das ist bezahlen. Amen. So hast du die Möglichkeit, weißt du, gemäß deinen Möglichkeiten nicht zu bezahlen, weil der eine sagt, würde sagen, ja gut, 100 € ist für mich total viel Geld, kann ich mir die Konferenz nicht leisten. Ein anderer sagt 100 €, naja, das ist die Portokasse, kein Problem. So hast du jetzt die Möglichkeit, anstatt zu bezahlen und im Bezahlmodus zu denken, hast du die Möglichkeit zu sagen, Herr, hier bin ich, ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes, ich bin bereit zu investieren. Zeig mir, was ich investieren soll, was ich investieren kann. Und der eine hat große Möglichkeiten im Sichtbaren, der andere hat nicht so große Möglichkeiten. Aber aus der Sicht Gottes ist alles groß, was für deine Möglichkeiten groß ist. Jesus hat es gesagt, mit dem Maß, mit dem du misst, wird dir gemessen werden. Das heißt, das Maß ist immer dein individuelles Maß. Für den einen sind 100 Euro ein Maß minimal, Klacks. Ja. Für den anderen sind schon 50 Euro vielleicht viel. Ja. Aber mit dem Maß, weißt du, ich empfehle dir einfach wirklich zu sagen, hey, ich bezahle nicht irgendwas, sondern ich bin ein Investor. Und du wirst einen gewaltigen Segen haben, weil das Wort Gottes sagt, die, die investieren, die, die säen, werden ernten. Und zwar Gottes im Säen oder im Geben nie zu übertreffen. Du wirst ernten, 30-fach, 60-fach, 100-fach. Heute Abend, glaube ich, werden wir noch auch spezifisch auch Finanzwunder freisetzen. Und Gott möchte da dir spezifische Durchbrüche geben. Ja, preist den Herrn. Wir werden heute Abend übrigens auch noch kreative Wunder freisetzen. Auch nochmal besonders stark, auch im körperlichen Bereich. Aber was auch immer. Gott, weißt du, Gott ist im Geben nicht zu übertreffen. Amen, das habe ich festgestellt. Weißt du, als wir dieses Gebäude gebaut haben, nur als Beispiel, ja, das ist ja immer teurer geworden, wie es immer so ist, wenn man baut, ja. Am Anfang sagen sie dir, ja, für 2,5 Millionen machen wir das, ja. Irgendwann sind es 3,5, dann sind es 4,5, dann sind es 5, dann sind es 6, am Schluss waren es 7. Ja, es geht einfach immer weiter nach oben. Gut, wir haben da natürlich auch noch angebaut, das muss man dazu sagen, das war in der Anfangskalkulation nicht drin. Aber egal, weißt du, immer wenn das Gebäude wieder teurer geworden ist, also auf dem Papier, ja, dann habe ich gesagt, okay, jetzt müssen wir wieder mehr säen. Weißt du, und anstatt, dass ich gesagt hätte, so, jetzt müssen wir schauen, dass wir das finanziert kriegen, jetzt müssen wir festhalten, jetzt müssen wir zusammenhalten, oh, jetzt spenden wir nicht mehr so viel als Gemeinde, jetzt säen wir nicht mehr so viel in andere Dienste, haben wir genau das Gegenteil gemacht. Habe gesagt, wo gibt es andere, die ein Bauprojekt haben, irgendwo in Diensten, mit denen wir befreundet waren, wo gibt es andere, wo können wir investieren? Und dann habe ich manchmal hab ich so gemacht, dass ich einfach gesagt habe, okay, wir brauchen eine bestimmte Summe, als Beispiel, wir brauchen jetzt, weiß ich, 500.000 Euro mehr, also habe ich gesagt, dann lass uns erstmal 50.000 säen. Ja. Und ich sag dir, Gott hat dieses Gebäude finanziert, abgezahlt. Jedem, dem ich es erzählt, erstaunt, in welcher Zeit es funktioniert hat. Jetzt haben wir das nächste Gebäude auf der anderen Straßenseite dazu gekauft, das komplette Hotelareal dort. Ab 1.4. gehört uns das. Preist den Herrn mit dem ganzen Grundstück. Also Gott geht einfach immer weiter. Was er in Auftrag gibt, finanziert er. Und wenn wir sein Herz dabei haben, wenn wir nicht in diese Enge reingehen, sondern wenn wir sagen, ja, gerade dann, wenn es eng ist bei mir, dann umso mehr glaube ich und ich sehe mir Weite. Was ist das Dümmste, was du natürlich machen kannst, ist, wenn du sagst, wow, ich habe 500.000 Euro zu wenig, okay, dann gebe ich erst mal 50.000. Das scheint dumm zu sein. Aber ich sage dir, das Wort Gottes funktioniert. Amen. Halleluja. Wer sät, der wird ernten. 30-fach, 60-fach, 100-fach. Also, du hast jetzt die Gelegenheit zu säen. Frag den Heiligen Geist, was du geben sollst. Wenn du hier vor Ort bist, hast du immer die Möglichkeit, in zwei Arten zu geben. Entweder kannst du in bar geben, wenn wir jetzt den Eimer durchgeben. Oder aber, wenn du den Betrag nicht in bar dabei hast oder am Ende des Jahres eine Spendenbescheinigung möchtest auch, damit du es vom Finanzamt absetzen kannst, dann nutz einfach die Verpflichtungserklärung, die unter deinem Stuhl ist. Füll es aus. Die eine Hälfte tust du in den Eimer rein mit dem Betrag, den du geben wirst, in den nächsten Tagen überweisen wirst. Die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause mit der Überweisung, mit den Überweisungsdaten und dann kannst du das tun, was er dir gezeigt hat. Okay? Den Stift, das ist kein Geschenk des Hauses, den tust du wieder in den Eimer rein, weil den brauchen wir wieder. Okay. Wenn du über Livestream zuschaust, dann werden dir die Infos eingeblendet, wie du über Livestream geben kannst. Ja, du kannst entweder per PayPal, per Kreditkarte oder per Überweisung geben. Einfach tu das, was er dir gezeigt hat. Ja, wir begrüßen einfach mal ganz besonders alle die, die über Livestream zuschauen. Halleluja. Schön, dass ihr auch da seid. Preist den Herrn. Ja, für manche ist wirklich einfach Livestream absolut die letzte Rettung, weil vielleicht bist du krank zu Hause oder du wohnst, keine Ahnung, in Namibia oder so oder wo auch immer und kannst nicht hier sein. Ja, wir haben Glory Live Schüler, die in Namibia wohnen. Ich weiß nicht gerade, ob aktuell, aber wir hatten es auf jeden Fall. Wir haben Glory Live Schüler in Lateinamerika, schauen vielleicht von Lateinamerika zu. Also, ihr seid herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Und die Infos, wie du geben kannst, sind dir jetzt eingeblendet. Lass uns hier einmal durchgeben und lass uns tun, was er uns gezeigt hat. Während du gibst, noch ganz kurz ein paar Ansagen.